Abschnitt 3 von Die Blumen des Bösen von Nathaniel Hawthorne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie oft ist es so, wenn Unmöglichkeiten aufgehört haben, wenn nebelhafte Träume sich zu greifbarer Wirklichkeit verdichtet haben, dann sind wir ganz ruhig, fast kalt und beherrscht in Umständen, deren bloße Vorstellung uns sonst vor Freude oder Schmerz rasend gemacht hätte. Das Schicksal liebt es, so mit uns zu spielen. Die Leidenschaft wählt sich die Zeit, nach eigenem Willen auf der Bühne zu erscheinen. Sie zögert träge im Hintergrund, selbst wenn die günstigsten Ereignisse zusammentreffen und ihr Auftreten zu fordern scheinen. So erging es Giovanni jetzt. Tag für Tag hatte sein Blut fieberhaft gepocht bei der unwahrscheinlichen Vorstellung, mit Beatrice zusammenzutreffen, Aug in Aug ihr gegenüber, in diesem Garten hier im südlichen Sonnenschein ihrer Schönheit zu versinken, aus ihrem offenen Blick das Geheimnis zu schöpfen, das ihm das Rätsel seines eigenen Lebens schien. Doch jetzt fühlte er einen merkwürdigen, unangebrachten Gleichmut in seiner Brust. Er ließ seinen Blick durch den Garten gehen, um festzustellen, ob Beatrice und ihr Vater da seien. Als er sich allein sah, begann er eine kritische Beobachtung der Pflanzen. Durchweg befriedigte ihn ihr Anblick nicht. Ihre Pracht schien gewaltsam, krampfhaft, sogar widernatürlich. Es war kaum ein einziger Strauch darunter, vor dem der Wanderer, der einsam den Wald durchstreift, sich nicht erschrocken gewundert hätte, ihn im Freien wachsen zu sehen, als hätte ihn ein unwirkliches Gesicht plötzlich aus dem Dickicht angestarrt. Einige konnten ein feines Empfinden auch dadurch abstoßen, dass sie so künstlich aussahen. Sie deuteten an, dass eine Kreuzung stattgefunden hatte, Unzucht gewissermaßen, zwischen verschiedenen Pflanzenarten, so dass das Ergebnis kein Werk Gottes mehr war, sondern ein Monstrum aus der verderbten Fantasie der Menschen hervorgegangen, und seine Schönheit war nur höllisches Blendwerk. Sie waren jedenfalls das Ergebnis von Experimenten, denen es in einzelnen Fällen gelungen war, aus ursprünglich lieblichen Blumen ein Gemisch zu erzeugen, das zweifelhaft und verdächtig aussah, wie alles, was in dem Garten wuchs. Kurzum, Giovanni kannte nur zwei oder drei Pflanzen unter allen, und von diesen wusste er bestimmt, dass sie giftig waren. Noch beschäftigt mit diesen Betrachtungen, hörte er das Rascheln eines Seidenkleides. Er wandte sich um und sah, wie Beatrice aus dem geschmückten Portal hervortrat. Giovanni hatte sich nicht überlegt, wie er sich benehmen sollte, ob er sich entschuldigen wollte wegen seines Eindringens in den Garten oder so tun, als sei er zumindest unter Mitwissen, wenn nicht sogar auf Wunsch Dr. Rappaccinis oder seiner Tochter hier. Aber Beatrices Benehmen beruhigte ihn, wenn es ihm auch nicht den Zweifel darüber nahm, auf wessen Betreiben er Einlass erlangt hatte. Leichtfüßig kam sie den Pfad entlang und traf ihn neben dem eingestürzten Brunnen. Überraschung lag auf ihrem Gesicht, doch es strahlte in einfacher, natürlicher Freude. »Ihr seid ein Blumenkenner, mein Herr«, sagte Beatrice lächelnd und spielte damit auf den Strauß an, den er ihr aus dem Fenster zugeworfen hatte. »Da ist es kein Wunder, dass meines Vaters seltene Sammlung euch in Versuchung geführt hat, sie näher zu besichtigen. Wäre er hier, so könnte er euch viele seltsame und interessante Dinge erzählen über die Natur und Gewohnheit dieser Sträucher, denn er hat sein Leben mit solchen Studien verbracht, und dieser Garten ist seine Welt.« »Und ihr, mein Fräulein«, bemerkte Giovanni, »wenn das Gerücht wahr ist, so seid auch ihr sehr geschult in den Wunderkräften dieser reichen Blüten und starken Düfte. Wolltet ihr geruhen, mir Lehrerin zu sein? Ich würde ein noch eifrigerer Schüler werden als unter Signor Rappaccini selber.« »Gehen solch müßige Gerüchte?« fragte Beatrice und lachte lustig und klingend. »Sagen die Leute wirklich, ich sei in meines Vaters Kenntnisse der Pflanzen eingeweiht? Wie spaßhaft das ist! Nein, obwohl ich unter diesen Pflanzen aufgewachsen bin, so kenne ich doch von ihnen nur Gestalt und Duft. Und manchmal scheint es mir, ich möchte selbst dieses geringe Wissen gern wieder missen. Es sind viele Pflanzen hier, und fast die prächtigsten beleidigen und stoßen mich ab, wenn mein Auge sie trifft. Aber bitte, Signor, glaubt nicht diese Geschichten von meiner Wissenschaft. Glaubt nichts von mir, was ihr nicht mit eigenen Augen seht.« »Und muss ich denn alles glauben, was ich mit eigenen Augen gesehen habe?« fragte Giovanni mit Betonung, während ihn die Erinnerung an frühere Szenen wieder schreckte. »Nein, Signora, Sie verlangen zu wenig von mir. Heißt mich nichts glauben, was nicht von euren eigenen Lippen kommt?« Fast schien es, als verstünde Beatrice, was er meinte. Tiefe Röte stieg in ihre Wangen, aber sie blickte Giovanni voll in die Augen und erwiderte seinen beunruhigten, argwöhnischen Blick hoheitsvoll wie eine Königin. »Das bitte ich euch wirklich, mein Herr«, antwortete sie. »Vergesst, was immer ihr euch von mir vorgestellt haben mögt. Wenn es auch nur für die äußeren Sinne wahr zu sein scheint, so kann es doch im tiefsten Grunde irrig sein. Aber die Worte aus Beatrice Rappaccinis Mund sind wahr, von innen heraus. Die dürft ihr glauben.« Ein heiliger Eifer durchglühte sie ganz und strahlte wie das Licht der Wahrheit selber auf Giovanni über. Doch während sie sprach, lag ein Duft in der Luft, die sie umgab, reich und köstlich, wenn auch nur wie ein Hauch. Und doch wagte der junge Mann, aus unbestimmtem Widerstreben heraus, kaum, es voll einzuatmen. Es hätte der Duft der Blumen sein können. Konnte es auch Beatrices Atem sein, der so ihre Worte seltsam reich durchduftete, als seien sie durchtränkt von ihrem Herzen? Eine schattenhafte Schwäche überflog Giovanni, um rasch wieder zu schwinden. Er schien durch die Augen des schönen Mädchens in ihre klare Seele zu schauen, und er fühlte nicht mehr Furcht noch Zweifel. Der Anflug von Leidenschaft, der Beatrices Wesen belebt hatte, schwand wieder. Sie wurde heiter und schien ein reines Vergnügen an dem Verkehr mit dem Jüngling zu finden, so wie wohl ein Mädchen auf einsamer Insel es empfunden haben möchte, mit einem Reisenden aus der kultivierten Welt sich zu bereden. Augenscheinlich beschränkte sich ihre ganze Lebenserfahrung auf die Grenzen dieses Gartens. Bald plauderten sie über Dinge, so einfach wie das Tageslicht oder die sommerlichen Wolken. Bald stellte sie Fragen über die Stadt, über Giovannis ferne Heimat, seine Freunde, seine Mutter, seine Schwestern. Fragen, die von solcher Abgeschlossenheit zeugten, von solchem Mangel an Vertrautheit mit allem, was Brauch und Sitte war, dass Giovanni ihr wie einem Kinde antwortete. Ihr Geist sprudelte vor ihm hervor wie ein frischer Quell, der gerade zum ersten Mal das Sonnenlicht schaut und darüber staunt, wie sich Erde und Himmel in ihm widerspiegeln. Auch tiefe Gedanken kamen zum Vorschein und köstlich blitzende Einfälle, als ob Diamanten und Rubinen aus den Wellen des Bächleins hervorblinkten. Immer wieder ging dem jungen Mann ein Wunder durch den Sinn, dass er Seite an Seite neben dem Wesen ging, mit dem sich seine Einbildung so stark beschäftigte, deren Bild er sich mit so viel Schrecken ausgemalt, an dem er selber tatsächlich solche Auswirkungen furchtbarer Eigenschaften beobachtet hatte, dass er sich jetzt wie ein Bruder mit Beatrice unterhielt und dass er sie so natürlich und so mädchenhaft sah. Aber solche Gedanken waren nur vorübergehend. Die Wirkung ihres Wesens war zu selbstverständlich, um nicht sofort vertraut zu machen. In solch freien Gesprächen hatten sie den Garten durchstreift, und nun waren sie nach vielen Windungen seiner Wege wieder bei dem verfallenen Brunnen angelangt, neben dem der prächtige Strauch mit der Fülle glühender Blüten stand. Ein Duft ging von ihm aus, den Giovanni als den gleichen erkannte, den er Beatrices Atem zuschrieb, nur war er unvergleichlich viel stärker. Giovanni sah, wie sie die Hand auf die Brust presste, als ihr Blick darauf fiel, als klopfte ihr Herz plötzlich und voll Schmerz. »Zum ersten Mal in meinem Leben«, wandte sie sich flüsternd an den Strauch, »hatte ich dich vergessen.« »Ich erinnere mich, Signora«, sagte Giovanni, »dass ihr mir einmal verspracht, mir mit einem dieser lebenden Edelsteine zu lohnen für die gesegnete Kühnheit, die mich den Strauß zu euren Füßen niederwerfen ließ. Erlaubt mir, ihn jetzt zu pflücken zum Gedächtnis dieser Begegnung.« Er tat einen Schritt auf den Strauch zu und streckte die Hand aus. Aber mit einem Schrei, der ihm wie ein Dolch durchs Herz fuhr, stürzte Beatrice vor, fing seine Hand auf und zog sie mit der ganzen Kraft ihrer zarten Gestalt zurück. Ihre Berührung durchschauerte Giovanni in allen Fiebern. »Fass ihn nicht an«, rief sie, und Todesangst war in ihrer Stimme. »Um euer Leben nicht, er bringt den Tod!« Dann barg sie ihr Gesicht, floh von ihm und verschwand unter der geschnitzten Tür. Als Giovanni ihr mit den Augen folgte, erblickte er die abgezehrte Gestalt und das bleiche Gesicht Dr. Rappaccinis, der, vielleicht lange schon, die Szene vom Schatten des Portals aus beobachtet hatte. Kaum war Guasconti allein in seinem Zimmer, als Beatrices Bild in seine erregten Gedanken zurückkehrte, von allen Zauberkünsten umsponnen, die es umkleidet hatten, seit er sie zum ersten Mal erblickte. Doch jetzt war es auch noch von der sanften Wärme mädchenhaften Frauentums durchstrahlt. Sie war ein Mensch. Alle zarten und weiblichen Eigenschaften waren ihr eigen. Wie sehr war sie verehrungswürdig. Sie, ganz gewiss, war aller Größe und Heldenkraft der Liebe fähig. Die Anzeichen, die er bisher als Beweis seiner furchtbaren Eigenart ihrer körperlichen und seelischen Verfassung betrachtet hatte, waren entweder vergessen oder von der schlauen Sophisterei der Leidenschaft zu einer goldenen Krone der Zauberhaftigkeit gewandelt, die Beatrice nur bewundernswerter machte, weil sie so noch eigenartiger ward. Was hässlich erschienen war, jetzt war es schön, oder wenn es solcher Wandlung nicht fähig war, stahl es sich doch fort und verbarg sich unter jenen gestaltlosen Traumvorstellungen, die die trübe Sphäre über dem hellen Licht unseres klaren Bewusstseins erfüllen. So verbrachte Giovanni die Nacht, und er schlief nicht ein, bevor die Dämmerung die schlummernden Blumen in Dr. Rappaccinis Garten zu wecken begann, in den ihn seine Träume sicherlich führten. Die Sonne stand auf, als ihre Zeit gekommen war, warf ihre Strahlen über die Lider des jungen Mannes und weckte ihn zu einem Schmerzempfinden. Als er völlig erwacht war, verspürte er einen brennenden und stechenden Schmerz in der Hand. In der rechten Hand, derselben Hand, die Beatrice mit der ihren gefasst hatte, als er im Begriff stand, eine der Rubinblüten zu pflücken. Auf dem Handrücken war ein purpurner Abdruck, wie von vier kleinen Fingern, und am Gelenk das Bild eines zarten Daumens. Wie hartnäckig hält die Liebe, oder auch das lästige Trugbild der Liebe, das in der Einbildung blüht und keine Wurzeln tief im Herzen schlägt, wie hartnäckig hält sie an ihrem Glauben fest, bis der Augenblick kommt, wo sie in leeren Rauch vergehen muss. Giovanni wand sich ein Tuch um die Hand und fragte sich verwundert, was ihn so bösartig gestochen habe. Doch bald vergaß er den Schmerz und träumte von Beatrice. Nach dem ersten Zusammentreffen war ein zweites, im Laufe dessen, was wir Schicksal nennen, unvermeidlich. Ein drittes auch und ein viertes. Eine Begegnung mit Beatrice im Garten war nicht länger ein Ereignis in Giovannis täglichem Leben, sondern in ihr war sein ganzes Leben eingeschlossen. Denn die Vorfreude und das Gedenken dieser verzückten Stunden füllten alle übrige Zeit aus. Auch Rappaccinis Tochter erging es nicht anders. Sie wartete auf das Erscheinen des Jünglings und flog ihm entgegen, so vertraut und rückhaltlos, als seien sie seit früher Kindheit Spielgefährten, als seien sie es heute noch. Wenn er, durch irgendeinen ungewöhnlichen Zufall, nicht im vereinbarten Augenblick erschien, stand sie unter seinem Fenster, sandte ihre süße, klingende Stimme hinauf, die ihn in seinem Zimmer umflutete und ihm im Herzen klang und widerhallte. »Giovanni, Giovanni, warum zauderst du? Komm herunter!« Und er eilte hinab in das Paradies der bösen Blumen. Doch bei all dieser innigen Vertrautheit lag in Beatrices Benehmen eine Zurückhaltung, die sie so streng und unwandelbar aufrecht erhielt, dass ihm kaum jemals der Gedanke kam, sie zu durchbrechen. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass sie einander liebten. Sie hatten Liebe geblickt aus Augen, die das heilige Geheimnis aus der Tiefe einer Seele in die Tiefe der andern leiten, als sei es zu weihevoll für Worte. Sie hatten aber auch Liebe geredet, in jenen leidenschaftlichen Ergüssen, wo der Geist sich Bahn bricht und den Atem zu Worten formt, so wie eine lange verdeckte Flamme plötzlich hervorzüngelt. Und doch hatten die Lippen es nicht besiegelt. Da war kein Händedruck, nicht die leiseste Zärtlichkeit, wie die Liebe sie fordert und heiligt. Nie hatte er eine der schillernden Locken ihres Haares berührt. Kein Luftzug hatte ihn ihr wehendes Gewand berühren lassen. So deutlich bestand die körperliche Trennung zwischen ihnen. Bei den wenigen Gelegenheiten, wo Giovanni versucht schien, die Grenze zu überschreiten, wurde Beatrice so traurig ernst und sah so trostlos allein aus, selber schauernd vor der Trennung, dass es keines Wortes bedurfte, ihn zurückzuhalten. Zu solchen Zeiten erschrak er vor dem furchtbaren Verdacht, der wie ein Ungeheuer aus der Höhle seines Herzens kroch und ihm entgegenstarrte. Schwach und matt wurde seine Liebe wie der Morgennebel. Nur seine Zweifel waren noch voll Leben. Aber wenn Beatrices Züge sich wieder erhellten nach der vorübergehenden Umwölkung, verwandelte sich sofort wieder das geheimnisvolle, vieldeutige Wesen, das er mit so viel Furcht und Entsetzen beobachtet hatte. Sie war wieder das schöne, schlichte Mädchen, und er fühlte, sie so sicher zu kennen, dass kein anderes Wesen Raum gewinnen konnte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Hokuspokus.